Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14. Macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Gott segne dieses Wort. Licht und Dunkelheit. In diesem Bibelvers hier aus dem 2. Korintherbrief lernen wir mehr über Licht und Dunkelheit. Und Paulus ermahnt und ermutigt die Gläubigen, die Menschen, die Jesus Christus folgen, keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen zu tun machen. Also als das Licht sozusagen sich gemeinsame Sache mit der Dunkelheit zu tun, zu begehen, ja. Und die Frage, die er stellt, wie kann die Gerechtigkeit sich mit Gesetzlosigkeit zusammentun, wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Die Antwort ist, kann es nicht, das geht nicht. Licht und Dunkelheit können nicht zusammen leben und zusammen wirken. Und wichtig ist zu verstehen, dass eben Licht, also gut, und Dunkelheit, böse, dass es kein Dualismus ist. Ja? Dass beide gleichwertig sind. Das ist falsch. Dunkelheit ist letztendlich die Abwesenheit vom Licht. Dunkelheit ist die Abwesenheit vom Licht. Nehmt euch das zu Herzen und lest hierzu auch nochmal im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 bis 10. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 bis 10. Schaut mal, was Johannes da schreibt zum Licht, also Gottes ewige, das ewige Licht. Und unser Jesus Christus ist das Licht der Welt. Und er ruft uns das auch dazu auf, er sagt auch, wir sind das Licht der Welt, nicht, dass wir Gott sind. Nein, Jesus Christus ist Gott, wir sind wir. Aber wir sind das Licht, wir, die wir als reue Sünder zu Jesus Christus kommen und ihm folgen und uns abwenden von der Sünde und er uns dann hilft, zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das geht eben nur durch eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und diese Beziehung können wir eben auch nur weiter wachsen durch Gottes Wort, durch die Bibel. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn praktisch ausgedrückt ist es eben so, dass es eben auch sein kann, wie gesagt, dass man mit Leuten zu tun hat, wo wir nicht wissen, ob die nun, ja, ob deren Herzen nun Gott zugewandt sind oder nicht. Ja, und nur unser Herrgott kann die Herzen der Menschen sehen. Und wir tun gut daran, uns eben praktisch daran zu erinnern, was uns Jesus Christus sagt, und dass dass wir eben an den Werken erkennen. An den Werken sollen wir sie erkennen. Ja, also ob nun Menschen Jesus Christus zugewandt sind oder nicht. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und Licht und Dunkelheit hier sind hier sehr wichtig zu verstehen. Nicht nur damals, wo Paulus sie geschrieben hat, sondern eben bietet uns praktische Hilfe, eben zu verstehen, dass eben nicht alle Menschen Christus zugewandt sind. Und leider eben auch nicht alle Menschen zu Jesus Christus kommen werden. Die Bibel sagt uns das auch. Aber die Einladung ist da. Und wir tun gut daran, in Gottes Wort zu bleiben. Und dass wir Jesus Christus in unseren Herzen wirken lassen. Und je mehr wir in Gottes Wort sind und uns unter Jesus Christus unterordnen, als treue Sünder, umso mehr kann sein Licht in unseren Herzen wirken. Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für das Beispiel von Licht und Dunkelheit. Wichtig ist zu verstehen, dass eben dein ewiges Licht nicht erlöschen kann. Die Dunkelheit kann das Licht nicht auslöschen. Aber letztendlich, dass am Ende aller Zeit, am jüngsten Tag, dein ewiges Licht bestehen bleiben wird. Und wir alle, die wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit dir stehen, dass wir Teil dieses Lichtes sein werden, am jüngsten Tag, wann auch immer das ist. Und auch hier, hier und jetzt schon durch dein Wort unterscheiden können, mit Gottes Hilfe, durch den Heiligen Geist, was nun gut und böse ist. Das ist nicht immer so einfach, aber je mehr wir uns in der Bibel aufhalten, in deinem Wort, und du bist das Wort, unser Jesus, umso mehr hilfst du uns zu unterscheiden zwischen Licht und Dunkel und Gut und Böse. Und wir danken dir für dein Wort und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist deine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.